Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Die Menschen aber werden verschmachten vor Furcht und Wachten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Erhebe in Not und Dunkelheit dein Haupt, denn die schweren Leiden dieser Zeit künden, dass die Stunde der Erlösung näher rückt. Das Ende der dunkelsten Wege Gottes bringt dir das Eingehen durch das Himmelstor in ungeahnter Freude. Und einmal für alle Welt das Erscheinen seiner Herrlichkeit. Ja, du darfst auf einen Tag größter Freude zuleben. So lebe schon jetzt in der zukünftigen Herrlichkeit. Und du wirst in aller Not schon etwas vom Himmel hier schmecken. Mein liebster Jesus, o komme bald, höre das Rufen, das zu dir hinhalt. Höre den Schrei aus dem Herzen der Braut, voll großen Sehnens nach dir sie ausschaut. Jesus, ich warte von Stund zu Stund, bis mir dein Kommen, der Geist machet kund. Liebend mein Herzen schon jetzt eilt zu dir, du meine Krone, mein Schatz, meine Ziel. Lass Jesus die Mitte deines Lebens sein, der Magnet, zu dem du hingezogen wirst, als dem Mittelpunkt aller Himmel. Und du wirst im Leiden erleben, dass dir niemand und nichts den Himmel, Jesus selbst, rauben kann. Freue dich, du gehst auf ihn zu, er ist im Kommen.